Byte FM. Es ist 21 Uhr. Es ist wieder Zeit für die Sendung Die Welt ist eine Scheibe mit Götz Adler hier auf Byte FM. Ihr hört heute eine Wiederholung vom 3. August 2010. Sonne lautet der Titel dieser Ausgabe, in der ihr unter anderem Tracks von Fleet Foxes, Local Natives und Giant Sand hört. Mein Name ist Johanna Schmidt und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Götz Adler und Die Welt ist eine Scheibe. Die Welt ist eine Scheibe und die dreht sich heute um die Sonne, den Feuerball, den besten Freund des Sommers und Urlaubs. In einer Stunde vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, sozusagen from dusk till dawn mit Götz Adler. Und wer könnte einen Sonnenaufgang schöner begleiten und besingen als ein Chor barttragender, gut aussehender junger Männer? Die Fleet Foxes leiten ja gerne ihre Alben oder EPs mit einem Song über die Sonne ein. Sun It Rises ist der Opener ihres stilbildenden Debütalbums gewesen und einer ihrer Baroque Harmonic Pop Jams, wie die Band aus Seattle ihre Musik selbst nennt. Auf jeden Fall sehr romantisch und mit Nachhall. Männer mit Bart scheinen den Sonnenaufgang zu lieben. Eine andere Truppe oder sagen wir lieber ein Brüderpaar mittlerweile weiß gleich Geschichten zu erzählen davon. Die Hippies von Hermann Düne halten ihr Babe im Arm. Sie lächelt sie an und sie beginnen zu singen. Nicht Sun, sondern Baby ist dann auch das am häufigsten in Titeln und Songs vorkommende Wort auf Next Year in Zion, einem der schönsten Folk-Alben der letzten Jahre, das ungefähr zur gleichen Zeit 2008 erschien wie eben der Song der Fleet Foxes. Sie sehen nicht unbedingt so aus, aber sie sind echte Lover, die Hermann Dünes mit ihren Popgeschichten. Und so ein Sonnenaufgang ist doch was. When the sun rose up this morning. It was a cold wind blowing from the north and to the south. It was a cold wind blowing from the north and to the south. It was a cold wind blowing from the north and to the south. But when the sun rose up this morning, my baby kissed me on the mouth. My baby kissed me on the mouth. My baby kissed me on the mouth. When the sun rose up this morning, my baby kissed me on the mouth. And I was bitten by a snake, and I was stung by a bee. I was bitten by a snake, and I was stung by a bee. I was bitten by a snake, and I was stung by a bee. But when the sun rose up this morning, my baby sang a song for me. My baby sang a song for me. My baby sang a song for me. When the sun rose up this morning, my baby, she sang a song for me. This life is a state fair, and love is an incredible ride. This life is a state fair, and love is an incredible ride. This life is a state fair, and love is an incredible ride. And when the sun rose up this morning, I had my baby by my side. I had my baby by my side. I had my baby by my side. When the sun rose up this morning, I had my baby by my side. Brother was her favorite child. Well, my mother, she said my brother was her favorite child. Well, my mother said my brother was her favorite child. But when the sun rose up this morning, my baby looked at me and smiled. My baby looked at me and smiled. My baby looked at me and smiled. When the sun rose up this morning, my baby, she looked at me and smiled. And it was thunder clouds and lightning bolts in the sky above me. And it was thunder, it was lightning in a thick cloud above me. thunder and it was lightning in a thick cloud above me. But when the sun rose up this morning, my baby, she told me that she loved me. My baby told me that she loved me. My baby told me that she loved me. When the sun had rose up this morning, my baby, she told me that you loved me. She did. Dem einen oder der anderen ist das vielleicht schon zu viel der morgendlichen guten Laune, wie sie Hermann Düne hier zum Erwachen der Sonne zur Schau tragen. Lieber erst noch mal räkeln oder sich umdrehen, wenn die ersten Strahlen des Tages auf einen treffen. Die Schläfrigkeit des Morgens, der Sonnenaufgang flüstert ins Ohr, so wie die ehemalige Belle & Sebastian-Sängerin Isobel Campbell hier zu den Gitarrenklängen von Mark Lanegan auf ihrem dritten gemeinsamen Album namens Hawk. Viel mehr näher als bei diesem Stück, gesungen von Isobel Campbell, geht kaum. Sunrise. Sunrise, whisper in my ear. Say the words I love to hear. Oh. Somewhere else. Nach so viel Romantik ist es Zeit gewesen für ein bisschen Science-Fiction, allerdings eingepackt in wolkige Synthesizer-Klänge, die hier gegen Schluss eben abhoben wie eine Rakete, die aus der Weichzeichnerlandschaft ins All fliegt. Das waren Black Moth Super Rainbow mit Born on a Day the Sun Didn't Rise, geboren an einem Tag, an dem die Sonne nicht aufgeht. So kann man es auch ausdrücken, wenn die Erde plötzlich stillsteht. Nicht unbedingt der Moment, den wir uns so wünschen. Synthesizer Psychedelic mit vokodrierten Vocals, die fast wie ein Instrument klingen. Das perfekte Mittel für die Umsetzung einer Utopie. Black Moth Super Rainbow aus Pennsylvania sind auf ihre Art einzigartig und sie klingen auf ihrem Album Eating Us ein bisschen wie eine halluzinogenere Version der Franzosen Air. Und psychedelisch geht's weiter hierbei. Die Welt ist eine Scheibe mit dem Sad Pop der Paper Cuts auf ihrem Album You Can Have What You Want. Dass die Paper Cuts aus San Francisco kommen, glaubt man sofort, wenn man sie hört. Ein Hauch 8 Ashbury, angeleitet von einer 60s Vintage Orgel, einem ruheausstrahlenden Bass und einer verwaschen bis wolkig klingenden Stimme, die ein bisschen an Jefferson Airplanes Grace Slick erinnert. Der Duft von Erinnerungen, die sich an das Sonnenlicht knüpfen, hängt in der Luft bei Once We Walked in the Sunlight. FM. Königin der Sonne, the Queen of the Sun. Noch mehr Utopien rund um die Sonne findet man bei amerikanischen Bands wie dieser hier, bei der vom Bandnamen her eher britisch klingenden Band Windsor for the Derby und dem herrlichen Slowcore Indie ihres im Juni 2010 erschienenen 8. Albums Against Love. Windsor for the Derby haben vermehrt diese wunderschönen Loops, warme Feedbacks und Drones im Soundgefüge, die ihrer Musik viel Atmosphäre verleihen. Dazu Gesang, nicht unähnlich Yola Tengo oder Thurston Moore. Windsor for the Derby gibt's auch schon seit 1996 und sie sind genauso unermüdliche Jungs wie Portugal The Man, der wohl bekanntesten Band aus Alaska, die aber mittlerweile im hippen Portland leben und pünktlich jedes Jahr ein tolles Album abliefern. Um die Sonne ging es bei Portugal The Man auf ihrem 4. Album von 2009 namens The Satanic Satanist. Portugal The Man flirten immer so ein bisschen mit Soul, der Gesang gleitet oft ins Falsett hoch, die Stimmung ist relaxed, groovig und verschwurft, geht unter die Haut und zieht mit. So wie hier bei ihrem Blick mit Piano, Drums, Streichern und Background-Chor auf die Sonne bei Sun. If you look real high, you just might find sitting in the stars, glistening, glistening, waiting for the band to come, just waiting for the band to come. Oh, I wonder, slip on down from that sun to come, down to earth, down to things like time, 'cause we are all, we are all just lovers, born of earth, and my like home is earth. If you're talking to the moon might sing about the universe shining out. We are all just love. Christine Hirsch, die bekannt wurde mit den Throwing Muses Anfang der 90er, lässt die Sonne tropfen bei Sundrops, einem Stück von ihrem Solo-Debüt-Klassiker, dem 1994 erschienenen Album Hips and Makers. Eine herrliche Spannung lag damals in den Songs von Christine Hirsch, eine ungemeine Dramatik. Ich will nicht behaupten, dass Christine Hirsch diese in den darauffolgenden Werken verloren hätte, aber auf Hips and Makers kulminiert ihr Können wunderbar und auch 16 Jahre später klingt die Musik dieses Albums keine Note outdated. Man beachte, dass Folkmusik 1994 eigentlich völlig außen vor war. Normalerweise ist es ja der Regen, der tropft, ein wundervolles Wortspiel mit Sundrops, eine Übertragung der Eigenschaften des Regens auf die Sonne. Strahlen werden zu Tropfen. Ja, so einen kleinen Regenguss wünschen wir uns doch eigentlich sehr gerne für jeden heißen Sommertag. Manchmal kühlt er ab, manchmal ist er im wahrsten Sinne des Wortes auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit dem Gegensatz von Regen und Sonne spielt auch die Berlinerin Ellen Alien auf ihrem Album Dust. Auf den ersten Blick passt Ellen Alien hier gar nicht so richtig rein in diesen Hippie-Club der Akustik-Gitarren-Schrammler und Bartträger. Sie ist eine der Protagonistinnen der Hauptstadt-Techno-Szene und mit ihrem Label B-Pitch Control ist sie auch bereit, anderen Künstlern eine Plattform zu bieten. Seit ihrem Kollaborationsalbum Orchestra of Bubbles zusammen mit Apparat scheint Ellen Alien auch Einflüssen der analogeren Musik, des Rock, des Folk vielleicht sogar oder des Blues gegenüber offener geworden zu sein. War das Vorgängerwerk noch strictly Elektronik mit Affinität zum Abstrakten, so ist Ellen Alien hier auf Dust bereit, Sonne und Regen analog und digital nebeneinander zu stellen und gegenseitig sich ergänzen zu lassen und zu befruchten. Mit sehr schönen Ergebnissen, wie Sun the Rain mit seinen Beats und Gitarren zeigt. You take my hand. can feel with my sun hands. I promise not to lose her again. And when I can feel with my sun hands, I promise not to lose her again. So heimelig der Bandname Local Natives klingt, so vertraut kommt einem die Musik auf ihrem Debütalbum Gorilla Manor doch vor. Und dennoch klingt es ungemein frisch. Das kalifornische Quintett hat tatsächlich ganz besondere Hände. Sun Hands sozusagen, Sonnenhände, wie sich das eben gehörte Stück auch nannte. Und es ist so, dass die Local Natives gerne auf einen Berg klettern, um der Sonne die Hände entgegenzustrecken, so wie einst Jimmy Page von Led Zeppelin. Was für Hippies, aber sie machen das definitiv ganz schön gut. Inspiriert von Crosby, Stills, Nash & Young und den Zombies treffen auf dem im Januar 2010 erschienenen Debüt der Local Natives verträumt orchestrierte Melodien auf pulsierende Rhythmik. Leicht melancholische, erhebende Songs, die nicht auf ausgetretenen Songwriting-Pfaden wandeln oder sich im Trübsal suhlen, sondern das Tempo variieren und Rhythmik und Dynamik gleichermaßen wie den wundervollen Melodiebögen Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und in diesen luftigen Songs, die vom Herangehen nicht unendlich den Fleet Foxes oder Mumford & Sons funktionieren, ist auch immer wieder gerne ein ungeahnter rockiger Ausbruch versteckt, so wie eben. So ähnlich hantiert auch der hochverehrte Mr. Howie Gelb mit Akustikgitarren und Rock. Manchmal muss es eben raus. Dann steigt Howie Gelb in seine Rakete und fliegt mit seiner Band Giant Sand einmal um die Sonne. Und raus kommt dann meistens ein wunderbares neues Album. Und er erreicht dabei eine erstaunliche Geschwindigkeit und rockt für seine Verhältnisse dabei manchmal auch richtig ab, der schräge Kauz. Ich liebe ihn dafür, ich hoffe ihr auch. Howie Gelb wird immer besser, je länger er Musik macht. Hier von seinem 2004 erschienenen Album Giant Sand is All Over, der Song Flying Around the Sun at Remarkable Speed. Opportunity. Now don't go getting yourself in a rash. You better forget about your aspires. Es ist Zeit, dem Sonnenuntergang entgegenzugehen und zu genießen. Wer fotografiert, der weiß, dass das Licht am besten ist, kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang. Und so romantisch die Songs zu Anfang von Die Welt ist eine Scheibe, so schön und zweisam kompatibel sind sie auch hier am Ende. Das Hamburger Duo und Geschwisterpaar Hundreds greift sich den Sonnenuntergang für einen wundervollen Spaziergang in diesem herrlichen Licht bei Grab the Sunset von ihrem wunderschönen Debütalbum, einem der zugänglichsten Alben auf dem Berliner Label Sinnbus. Für das Entstehenlassen von Sehnsüchten sind wir da bei Byte FM. Ich hoffe, ihr habt den Lauf der Sonne genossen. Ein kulminierter, schöner Tag in Die Welt ist eine Scheibe, war das. Mein Name ist Götz Adler und wir trauern jetzt mit dem Isländer Johan Johansson um das Verschwinden der Sonne und den Einzug der Nacht. Johan Johansson ist ein Meister der Verquickung von Neoklassik und elektronischen Texturen und er kann es richtig triefen lassen. Musik, die einen zu Tränen rühren kann, gleich von seinem Album IBM 1401 A User's Manual, einem Album, das er eigentlich seinem Vater gewidmet hat, der als leitender Techniker in den 60er Jahren bei einem der ersten Großrechnerprojekte Islands involviert war. Aber dieses Stück und sein Titel klingen eher wie ein natürliches Schauspiel. Der Sonnenuntergang in Island ist ja im sommerlichen Island eher ein Dimmen. Oder haben wir es hier etwa mit einer Verdunkelung des Himmels aufgrund Vulkanasche zu tun? Wie dem auch sei, Johan Johansson hier mit The Sun's Gone Dim and The Sky's Turned Black. FM in eigener Sache. Hallo, ich bin Martin Böttcher. Es gibt da samstagabends eine Sendung namens Elektro Royal. Die mache ich Woche für Woche. Außerdem habe ich auch noch eine Sendung namens Time Tunnel hier im Programm. Wenn ihr das und das restliche Programm bei Byte FM für unterstützenswert haltet, vielleicht möchtet ihr eurer Unterstützung dann auch so ein bisschen Ausdruck verleihen. Ihr könntet zum Beispiel Freund von Byte FM werden. Kostet nicht viel, aber hilft uns, dieses Programm aufrechtzuerhalten. Wie das? Bei uns auf der Homepage gibt es einen einfachen Button. Da klickt man einfach drauf und wird Freund von Byte FM. Schon ist uns geholfen. Ich würde mich freuen.